Dann kriegst du Troppe in die Hose. Danke fürs Verständnis. Sein, hält mich frei, macht mich rein. Heute ist meine Haut wie Stahl, mein Atem heiß wie Kerosin. War nicht meiner Mutter einziges Kind, doch das Liebste, wie es scheint. Als ich fortging, da hat sie geweint. Das hat sie erzählt. Pablo war ein Partisan, sicher der Blick und kühn die Hand. Für Freiheit und für gleiches Recht kämpft er im weiten Spanierland. Doch was Pablo als letztes hat gesagt, niemand hat's gehört, als er dann starb. Irgendwo im Sierra-Stau. Von hinten traf ein Schuss sein Herz. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hätte ich ihn schon geschnappt. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter Kerl, du weißt. Emil spielt nicht mehr einen Ton, er sitzt auf dem Akkordeon. Seine Finger wurden taub, als Pablo lag im Sierra-Stau. Denn als der brave Pablo starb, war Emil grad auf einer Fahrt nach Brüssel, wo er spielen soll. Doch dies wird niemals sein. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hätte ich ihn schon geschnappt. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter Kerl, du weißt. Erzählt, wie Pablo fiel, leicht war es auch nicht für Emil. Die Sierra schweigt und Flandern friert, im Nebel sich die Zeit verliert. Schließt Pablo ein in dein Gebet, doch für Emil ist es noch nicht zu spät. Es kam und wie es kommen soll. Sind wir sowieso. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hätte ich ihn schon geschnappt. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter Kerl, du weißt. Jeder Grenzer hat gesagt, irgendwann hätte ich ihn schon geschnappt. Allein ich ließ ihn weiterziehen. Er war ein netter.